7. Mit Stuttgart 21 ist ein großes Verkehrs- und Städtebauprojekt gemeint, das in der Stadt und im Raum Stuttgart den Eisenbahnverkehr neu regeln soll. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Die geschätzten Kosten stiegen von der Planung bis zum Jahr 2013 von 2,46 auf knapp 5,99 Milliarden Euro. Am 30. September 2010 demonstrierten erneut mehrere tausend Menschen gegen die Bauvorbereitungen im mittleren Schlossgarten, wo 25 Bäume gefällt werden sollten. Bis zu 400 Menschen wurden durch den Einsatz von Schlagstöcken, Wasserwerfern und Pfefferspray durch die Polizei verletzt. Diese Aktion löste große Diskussionen in den Medien und in der Gesellschaft zum Thema Bürgerrechte, Großprojekte und die Folgen für die Regionen und die Natur aus.